Abschnitt 3 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 1, Teil 3. »Ich habe zweierlei Interessen«, antwortete ich. »Einmal das Interesse, Sie zu zwingen, dass Sie meine hiesige Stellung respektieren, und dann das Interesse, mich für immer und ewig von Ihrem Anblicke zu befreien.« Ich sprach mit einer Kühnheit, wie er sie bisher noch nicht an mir gewohnt gewesen war. Das Bewusstsein, dass ich den Schuft zu einem Werkzeuge in meinen Händen machte und ihn zwang, blindlings meine Pläne zu fördern, während er seine eigenen Zwecke verfolgte, hoben meinen Mut. Ich war wieder ich selbst. Er lachte. »Starke Worte sind bei gewissen Gelegenheiten das Privilegium der Damen«, sagte er. »Vielleicht befreien Sie sich für immer und ewig von meinem Anblicke, vielleicht auch nicht. Wir wollen die Entscheidung darüber der Zukunft überlassen. Allein das andere Interesse, welches Sie bei der Sache haben, kann ich nicht recht begreifen. Was ich von dem Engländer und seiner Yacht wissen muss, das haben Sie mir gesagt und haben mir keine Bedingungen gestellt, ehe Sie den Mund auftaten. Wodurch wollen Sie mich zwingen, wie Sie sagen, Ihre hiesige Stellung zu respektieren?« »Das will ich Ihnen erklären«, versetzte ich. »Zuerst sollen Sie meine Bedingungen hören. Ich bestehe darauf, dass Sie mich binnen 5 Minuten verlassen. Ich bestehe darauf, dass Sie sich nie wieder in der Nähe des Hauses sehen lassen, wo ich wohne, und ich verbiete Ihnen, sich jemals wieder, auf welchem Wege es auch sei, mit mir oder mit dem anderen Herrn in Verbindung zu setzen, welchen Sie mit mir im Theater gesehen haben.« »Und wenn ich nun Nein sagte«, fiel er ein, »was wollen Sie in diesem Falle tun?« »In dem Falle«, antwortete ich, »werde ich dem jungen Engländer 2 Worte sagen, und Sie werden Ihren Platz im Opernchore wieder einnehmen.« »Sie sind ein kühnes Weib, dass Sie es für ausgemacht halten, ich hätte schon meine Absichten auf den Engländer und sicher dabei reüssieren würde. Wie wissen Sie, ich kenne Sie«, sagte ich, »und das ist genug.« Einen Augenblick schwiegen wir beide. Er sah mich an und ich ihn. Wir verstanden einander. Er war der Erste, welcher wieder das Wort nahm. Das schurkische Lächeln erstarb auf seinem Gesichte und seine Stimme sank von neuem misstrauisch zu den leisesten Tönen herab. »Ich nehme Ihre Bedingungen an«, sprach er. »Solange als Ihre Lippen verschlossen sind, werden es auch die meinigen sein, ausgenommen, wenn ich finde, dass Sie mich hintergangen haben. In diesem Falle ist unser Vertrag gelöst und Sie werden mich wiedersehen. Morgen werde ich mich dem Engländer mit den erforderlichen Zeugnissen vorstellen, die mir sein Vertrauen gewinnen sollen. Sagen Sie mir seinen Namen.« Ich nannte ihn. »Geben Sie mir seine Adresse.« Ich gab sie ihm und wandte mich zum Gehen. Noch ehe ich aber aus dem Schutze der Boote herausgetreten war, hörte ich ihn wieder hinter mir. »Noch ein Wort«, sagte er, »manchmal passieren Unglücksfälle auf der See. Interessiert Sie der Engländer genug, dass im Falle ihm ein Unglück zustößt, Sie wissen wollen, was aus ihm geworden ist?« Ich blieb stehen und überlegte meinerseits. Es war mir unverkennbar misslungen, ihn zu überzeugen, dass ich, indem ich ihm Armadales Geld und in wahrscheinlicher Folge auch Armadales Leben preisgab, kein besonderes geheimes Interesse dabei verfolgte. Und ebenso war es jetzt klar, dass er in seiner Verschlagenheit sich selbst mit meinen geheimen Plänen in Verbindung zu bringen suchte, indem er die Wege zu einem späteren Verkehre zwischen uns anbahnen wollte. Unter den obwaltenden Umständen konnte kein Zweifel sein, wie ich ihm zu antworten hatte. Wenn der Unglücksfall, auf welchen er anspielte, Armadale wirklich traf, so brauchte ich Manuels Vermittlung nicht, um Kenntnis davon zu erhalten. Ein leichtes Studium der Todeslisten in den Spalten der englischen Zeitungen benachrichtigte mich ja von allem, was ich wissen wollte, und gewährte mir noch den weiteren Vorteil, dass man in einer derartigen Angelegenheit auf die Wahrheit der Blätter bauen konnte. Ich dankte also Manuel in aller Form und lehnte seinen Vorschlag ab. »Da mich der Engländer nicht weiter interessiert«, sagte ich, »so hege ich auch nicht den besonderen Wunsch, von seinem Schicksale benachrichtigt zu werden.« Er sah mich einen Augenblick aufmerksam und mit einem gewissen Interesse an, das er mir selbst noch nicht gezeigt hatte. »Mag das Spiel, das Sie spielen«, erwiderte er langsam und nachdrücklich sprechend, »sein, welches es will. Ich mache keinen Anspruch darauf, es zu erfahren. Nichtsdestoweniger aber wage ich eine Prophezeiung. Sie werden es gewinnen. Denken Sie daran, wenn wir uns wieder treffen. Er nahm seinen Hut ab und verneigte sich gravitätisch. Gehen Sie Ihren Weg, Madame, und lassen Sie mich meinen gehen. Mit diesen Worten erlöste er mich von seinem Anblick. Ich blieb noch eine Minute, um mich in der frischen Luft wieder zu sammeln, und kehrte dann nach Hause zurück. Der erste Gegenstand, auf den meine Augen fielen, als ich in das Wohnzimmer eintrat, war Armadale selbst. Er hatte auf meine Heimkunft gewartet, um mich zu bitten, dass ich meinen Einfluss auf seinen Freund geltend machen möchte. Ich fragte, was er damit meinte, und erfuhr, dass Midwinter bereits getan, was er beim nächsten Zusammensein mit Armadale hatte tun wollen. Er hatte diesem mitgeteilt, dass er mit seinem Journalartikel nicht so bald fertig werden könne, wie er gehofft, und ihm geraten, er möchte sich eine Mannschaft für die Yacht zu verschaffen suchen, ohne auf seine Beihilfe zu warten. Dies vernehmend hatte ich nun das Versprechen zu erfüllen, das ich Midwinter gegeben, als er mir mein Verfahren in dieser Angelegenheit vorgezeichnet. Armadales Ärger über meinen Beschluss nicht zu vermitteln äußerte sich in der vor allem mich am meisten beleidigenden Gestalt. Er wollte meinen wiederholten Beteuerungen, dass ich keinen Einfluss besäße, den ich zu seinen Gunsten geltend machen könne, durchaus nicht glauben. »Wäre Neelie meine Frau«, sagte er, »sie könnte mit mir alles machen, was sie wollte, und ich bin überzeugt, wenn Sie nur wollen, Sie können mit Midwinter auch alles machen, was Sie wollen.« Hätte der verblendete Narr wirklich die letzten schwachen Regungen von Reue und Mitleid in meinem Herzen ersticken wollen, so hätte er diesem verhängnisvollen Besuche nichts Entsprechenderes sagen können. Ich warf ihm einen Blick zu, welcher ihn, soweit ich dabei in Frage kam, energisch zum Schweigen brachte. Grollend und murrend ging er aus dem Zimmer. »Alles ganz schön«, sprach er zu sich selbst, »von der Bemannung der Yacht zu reden. Ich verstehe kein Wort von Ihrem Kauderwelsch hier, und der Dolmetscher denkt, ein Fischer und ein Seemann sind eins und dasselbe. Man mag mich hängen, wenn ich weiß, was ich mit dem Schiffe anfangen soll, jetzt, wo ich's gemietet habe. Morgen wird er's wahrscheinlich wissen, und wenn er wie gewöhnlich zu uns kommt, so werde auch ich es wissen.« Den 25. Oktober, 10 Uhr abends. Manuel hat ihn. Er hat uns soeben verlassen, nachdem er länger als eine Stunde hier gewesen ist und die ganze Zeit von nichts anderem gesprochen hat als von seinem wunderbaren Glück, das ihn gerade die Hilfe finden ließ, wo er sie am notwendigsten brauchte. Heute Nachmittag war er auf der Molo mit seinem Dolmetscher, wie es scheint, und versuchte vergeblich, sich der am Strande umherlungernden Bevölkerung verständlich zu machen. Gerade als er in Verzweiflung das Beginnen aufgab, bot ein Fremder, der in der Nähe stand, vermutlich war ihm Manuel vom Hotel nach dem Molo gefolgt, freundlich seine Vermittlung bei dem Geschäfte an. »Ich spreche Ihre Sprache, Sir, und die der Leute da«, sagte er, »kenne Neapel gut und bin durch meinen Beruf mit dem Meere vertraut. Kann ich Ihnen dienen?« Das unvermeidliche Resultat erfolgte. In seiner gewohnten, unbeholfenen Manier wälzte Armadale ohne Verzug und Bedenken alle seine Schwierigkeiten auf die Schultern des artigen Fremden. Sein neuer Freund drang indes so ehrenhaft wie möglich darauf, erst die üblichen Formalitäten zu erfüllen, ehe er zugeben könne, dass die Sache in seine Hände gelegt würde. Er bat um die Erlaubnis, Mr. Armadale mit seinen Zeugnissen über Charakter und Befähigung aufwarten zu dürfen. Nachmittags war er dann verabredetermaßen mit allen seinen Papieren und mit der traurigsten Geschichte von seinen Leiden und Entbehrungen als politischer Flüchtling, die Armadale jemals gehört hatte, im Hotel erschienen. Die Unterredung war entscheidend. Mit dem Auftrage, die nötige Mannschaft für die Yacht zu werben und während der beabsichtigten Versuchsreise den Posten eines Bootsmeisters zu bekleiden, verließ Manuel das Hotel. Gespannt beobachtete ich Midwinter, während Armadale uns diese Einzelheiten erzählte und auch dann, als dieser die Zeugnisse seines neuen Bootsmeisters vorlegte, die er seinem Freunde zur Einsichtnahme mitgebracht hatte. Für den Moment schienen Midwinters abergläubische Ahnungen sämtlich über seiner natürlichen Sorge für den Freund vergessen zu sein. Mit der skrupulösesten Gründlichkeit und dem geschäftsmäßigsten Misstrauen prüfte er die Papiere des Fremden, nachdem er mir gesagt hatte, dass je eher, je lieber Armadale in fremden Händen sein müsse. Als Midwinter die Zeugnisse zurückgab, flog ein leises Rot über sein Gesicht. Er schien die Inkonsequenz seines Benehmens zu empfinden und zum ersten Male zu bemerken, dass ich anwesend war und es wahrnahm. »Gegen die Zeugnisse da ist nichts einzuwenden. Ich freue mich, dass du endlich erlangt hast, was du suchst.« Das war alles, was er Armadale zum Abschiede sagte. Sobald als dieser den Rücken gewandt hatte, sah ich nichts mehr von Midwinter. Wiederum hatte er sich für den Abend in seinem Zimmer eingeschlossen. Nur noch eine Sorge bleibt mir übrig. Wird Midwinter fest bei seinem Entschlusse beharren, wenn die Yacht segelfertig ist und ohne mich seine Begleitung verweigern? Den 26. Oktober. Schon die Vorboten des kommenden Verhängnisses. Ein Brief von Armadale an Midwinter, den dieser mir soeben zugeschickt hat. Er lautet folgendermaßen. Lieber Mid, ich bin zu sehr beschäftigt, um heute kommen zu können. Um Himmels Willen mache, dass du mit deiner Arbeit fertig wirst. Der neue Bootsmeister ist seine 10.000 wert. Er hat einen Engländer seiner Bekanntschaft ausfindig gemacht, der gleich als erster Matrose eintreten kann und denkt sicher, in Zeit von 3-4 Tagen die Mannschaft zusammenzubringen. Ich sterbe vor Sehnsucht nach ein bisschen Seewind und dir muss es auch so gehen oder du bist kein ordentlicher Seemann. Die Takelage ist fertig, die Provisionen kommen allmählich herein und morgen oder übermorgen werden wir die Anker lichten können. Noch nie im Leben war ich in so guter Stimmung. Empfiehl mich deiner Frau und sage ihr, sie würde mir eine große Gunst erweisen, wenn sie sofort käme und alles anordnete, was sie noch in der Damenkajüte vermisst. Ganz der deinige A.A. Darunter war von Midwinters Hand geschrieben, »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Schreibe, das wird ihm unsere Ablehnung milder beibringen und bitte ihn, uns zu entschuldigen und von der Probefahrt zu dispensieren.« Ohne einen Augenblick zu verlieren, habe ich demgemäß geschrieben. Je eher Manuel erfährt, wie er es gewiss durch Armadale erfahren wird, dass meinerseits das Versprechen, nicht mitzufahren, bereits erfüllt ist, umso sicherer wird er sich fühlen. Den 27. Oktober. Ein Brief von Armadale als Antwort auf den meinigen. Er ist voll zeremoniösen Bedauerns, dass er meine Gesellschaft auf der Fahrt entbehren soll und hofft, Midwinter werde mich noch zu einer Änderung meines Beschlusses vermögen. Warte ein bisschen, bald wirst du erfahren, dass auch Midwinter nicht mit dir segelt. Den 30. Oktober. Bis heute nichts Neues zu verzeichnen. Heute ist endlich die Veränderung in unserem beiderseitigen Leben eingetreten. In der freudigsten Stimmung voll lauten Jubels erschien Armadale diesen Morgen, um zu verkünden, dass die Yacht segelfertig sei und zu fragen, wann Midwinter sich würde an Bord begeben können. Ich sagte ihm, er möchte bei Midwinter selbst sich danach erkundigen. Mit einer letzten Bitte, meine Ablehnung mir noch einmal zu überlegen, verließ er mich. Ich antwortete ihm mit einer letzten Entschuldigung und setzte mich dann allein ans Fenster, um das Resultat der im anstoßenden Zimmer stattfindenden Unterredung abzuwarten. Von dem, was jetzt zwischen Midwinter und seinen Freunden vorging, hing meine ganze Zukunft ab. Bis hierher war alles glatt und eben gegangen. Midwinters Entschluss oder vielmehr der Gedanke, dass Midwinters Fatalismus schließlich doch das Feld räumen könne, war die einzige Gefahr, die ich noch fürchtete. Ließ er sich bereden, Armadale auf seinem Ausfluge zu begleiten, dann würde Manuels Erbitterung gegen mich vor nichts zurückbeben. Er würde sich erinnern, dass ich dafür eingestanden, Armadale werde von Neapel allein abfahren und noch ehe das Schiff den Hafen verlassen, mein ganzes früheres Leben vor Midwinter enthüllen und bloßstellen. Wie ich daran dachte und wie Minute auf Minute langsam verstrich, ohne dass mir etwas anderes als das unbestimmte Gesumme der Stimmen aus dem nächsten Zimmer ins Ohr drang, wurde mir die Ungewissheit fast unerträglich. Umsonst suchte ich meine Aufmerksamkeit auf das Leben unten auf der Straße zu richten. Ich sah mechanisch aus dem Fenster und gewahrte nichts. Plötzlich, ich kann nicht sagen, nach wie langer oder wie kurzer Zeit, hörte das Stimmengesumme auf. Die Tür öffnete sich und Ellen trat allein über die Schwelle. Ich wünsche Ihnen wohl zu leben, sagte er kurz und hoffe, wenn ich erst verheiratet bin, meine Frau wird Midwinter niemals derart der Quere kommen, wie mir Midwinters Frau der Quere gekommen ist. Er sah mich zornig an und machte mir eine zornige Verbeugung. Dann wandte er sich brüsk um und ging. Jetzt sah ich die Leute auf der Straße wieder. Ich sah die ruhige See und die Masten der Schiffe im Hafen, wo die Yacht lag. Von neuem konnte ich denken, konnte ich atmen. Die Worte, welche mich vor Manuel retteten, die Worte, die vielleicht Amedels Todesurteil waren, sie waren gesprochen worden. Die Yacht segelte ohne Midwinter wie ohne mich. Das erste Gefühl des Entzückens war fast sinneberückend. Es war indes das Gefühl eines Moments. Wenn ich an den einsamen Midwinter drüben im Zimmer dachte, sank mir wieder der Mut. Ich trat auf den Korridor hinaus, um zu horchen, und hörte nichts. Ich klopfte leise an die Tür und erhielt keine Antwort. Ich machte die Tür auf und sah hinein. Das Gesicht mit beiden Händen bedeckt, so saß er am Tische. Ich sah ihn schweigend an und sah den Schimmer von Tränen, die ihm durch die Finger träufelten. »Lass mich allein«, sagte er, ohne die Hände zu bewegen. »Ich muss es allein überwinden.« Ich ging wieder in das Wohnzimmer. Wer kann die Weiber verstehen? Wir verstehen uns ja selbst nicht. Dass er mich fortschickte, schnitt mir ins Herz. Das harmloseste, das sanfteste Weib in der Welt hätte es nicht bitterer empfinden können, als ich es empfand. Und das nach dem, was ich getan, nach dem, was ich den Augenblick zuvor, ehe ich zu ihm ins Zimmer ging, gedacht hatte. Wer vermag es zu erklären? Niemand, ich selbst am allerwenigsten. Eine halbe Stunde später tat sich die Tür auf und ich sah ihn die Treppe hinabeilen. Ohne weitere Überlegung lief ich ihm nach und fragte, ob ich vielleicht mit ihm gehen solle. Er blieb nicht stehen und antwortete mir auch nicht. Ich kehrte ans Fenster zurück und sah ihn, Neapel und dem Meere den Rücken kehrend, eiligen Fußes die Straße hinabschreiten. Vielleicht hatte er mich gar nicht gehört, das begreife ich jetzt. Für den Augenblick hielt ich sein Benehmen für unverzeihlich und ihn für lieblos und brutal gegen mich. In wahnwitziger Wut auf ihn setzte ich meinen Hut auf, schickte nach einem Wagen und sagte, er solle mich hinfahren, wohin er wolle. Wie alle Fremde fuhr er mich nach dem Museum, damit ich mir die Statuen und Gemälde beschaue. Glühenden Gesichts stürmte ich von Saal zu Saal, während sämtliches anwesendes Publikum mich verwundert anstarrte. Wie ich wieder zu mir kam, weiß ich nicht. Ich setzte mich wieder in den Wagen und ließ mich, ich weiß nicht warum, nach Hause jagen, so viel die Pferde laufen konnten. Ich riss Hut und Mantel ab und setzte mich abermals ans Fenster. Der Anblick des Meeres kühlte mich. Ich vergaß Midwinter und dachte an Amedel und seine Yacht. Kein Lüftchen rührte sich, keine Wolke war am Himmel. Der weite Golf glatt wie ein Spiegel. Die Sonne ging unter, die kurze Dämmerung kam und schwand. Ich trank eine Tasse Tee und dachte und träumte dabei. Als ich mich vom Tische erhob und wieder ans Fenster trat, war der Mond heraufgekommen, doch das Meer lag so ruhig wie vorher. Noch immer sah ich hinaus, als Midwinter wieder unten auf der Straße erschien. Inzwischen hatte ich mich so weit gefasst, um mich seiner Gewohnheiten zu erinnern und zu wissen, dass er versucht haben mochte, durch eine seiner langen einsamen Wanderungen sich die Last vom Herzen zu wälzen. Als ich ihn die Tür seines Zimmers öffnen hörte, war ich klug genug, ihn nicht wieder zu stören. Gern wartete ich, wo ich war. Kurz darauf hörte ich, wie er das Fenster aufmachte und sah, wie er auf den Balkon hinaustrat und nach einem raschen Blick auf die See seine Hand emporhob. Für den Moment war ich zu einfältig, daran zu denken, wie er einst selbst Seemann gewesen war und konnte darum nicht begreifen, was seine Gebärde bedeuten sollte. Neugierig wartete ich, was nun zunächst geschehen würde. Er ging ins Zimmer zurück, kam aber nach wenigen Minuten wieder heraus und hielt wie zuvor seine Hand in die Luft. Diesmal blieb er stehen, lehnte sich über die Balustrade des Balkons und blickte mit gespannter Aufmerksamkeit beharrlich in den Mondschein hinaus. Lange stand er unbeweglich, dann sah ich ihn plötzlich zusammenschrecken. Im nächsten Augenblicke sank er auf die Knie und legte die Hände gefaltet auf das Eisengitter des Balkons. »Gott, der Allmächtige, segne und erhalte dich, Ellen«, sprach er andächtig, »lebe wohl auf ewig.« Ich sah auf das Meer hinaus. Eine sanfte Brise hatte sich erhoben und kräuselte das im ruhigen Mondlichte funkelnde Wasser. Ich sah wieder hin, da glitt zwischen mir und dem Reflex des Mondes ein langes, schwarzes Schiff mit großen, dunklen, geisterhaften Segeln, sanft und geräuschlos wie eine Schlange über die See. Mit der Nacht war der ersehnte Wind gekommen und Amadels Yacht hatte ihre Probefahrt begonnen. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 18. November 2023.